Peter Voss, der Millionendieb. Eine Kriminalserie nach dem Roman von E. Seliger. Peter Voss auf großer Fahrt. Ich hoffe, dass ich diesen Gesang zum letzten Mal in meinem Leben höre. Sie haben ihn nur gehört. Ich musste mitsingen. Sie sind Privatdetektiv. Ein Opfer Ihres Berufes, Mr. Dodd. Einen Millionendieb zu jagen hat seine Nachteile. Wir können meinen Mann nicht anders frei bekommen. Sie sollten mir eigentlich dankbar sein, denn ohne mich wären Sie heute noch eingesperrt. Mrs. Voss, dankbar für 6 Wochen Strafarbeit? Vergessen Sie nicht, dass ich hier auch angebunden war. Und schließlich habe ich einiges für Ihre Hafterleichterung tun können. Ja, Sie hielten den Kommandanten bei guter Laune, zugegeben. Aber ich begreife immer noch nicht, warum uns Mr. Stokes die $10,000 erst nach 6 Wochen geschickt hat. Sein Auftrag an mich wird ihm bei diesen Zahlungsmethoden teurer werden, als er sich je träumen lässt. Sie irren. Ich hatte das Geld bereits nach 3 Tagen. Telegrafisch. Und da lassen Sie mich 6 Wochen in diesem Straflager? Mrs. Voss? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und Sie glauben, ich hätte mich gerecht. Was? Mr. Dodd, denken Sie doch einen Augenblick nach. Ihnen geht es um die Erledigung Ihres Auftrages. Mir geht es um meinen Mann und um die 2 Millionen, die ich Mr. Stokes in St. Louis zurückgeben will. Wir haben die gleichen Ziele, das habe ich Ihnen schon mehrmals gesagt. Sie wollen mit mir zusammenarbeiten und da haben Sie die fixe Idee... Meine liebe Mrs. Voss, ich habe gar keine Idee, ja? Ich habe nur auf sehr drastische Weise erleben müssen, dass wir 6 Wochen Zeit verloren haben und das verstehe ich nicht. So, und die italienische Polizei? Sie wissen wohl nicht, dass auf den Revolutionär Rodolfo Matschera mit dem Signalement meines Mannes ein Steckbrief läuft. Ja, der regierungstreue Kommandant hier wollte ganz sicher gehen. Ich musste Zeit gewinnen und meinen Mann den nötigen Vorsprung geben. Erst heute habe ich seine Adresse bekommen. Hier, lesen Sie das Telegramm. Telegramm? Ja. Tokio, Japan, Nippon Hotel. Ja, das ist alles. Ein bisschen weit von hier, Mrs. Voss, was? Glauben Sie nicht, dass er uns mit der Adresse an der Nase herumführen will? Wenn Sie der Empfänger wären, vielleicht, aber das Telegramm ist an mich adressiert. Und das zeigen Sie mir? Jawohl, wir fliegen heute Abend von Cagliari ab. Da können wir in Istanbul die internationale Linie erreichen. Ich kenne Sie gar nicht wieder, Mrs. Voss. Mein lieber Mr. Dodd, die 6 Wochen Selbstständigkeit hier auf Sardinien haben Früchte getragen. Ja. Stellen Sie sich vor, Mr. Stokes, er lässt Sie übrigens grüßen, danke, hat mir die Reisekasse übertragen. Was? Er findet es praktischer so. Und ich musste ja auch mit ihm wegen der $10,000 korrespondieren. So, naja. Ich finde, Mrs. Voss, ich bin bereit, mit Ihnen aufrichtig zusammenzuarbeiten. Sehr schön. Ja? Und dann ist es wohl schließlich gleich, wer die Reisekasse verwaltet. Im Gegenteil, ich habe so mehr freie Hand für meine kriminalistische Feinarbeit. Sehen Sie, das meint auch Mr. Stokes. Er ist schon sehr neugierig auf Ihren nächsten Bericht. Mrs. Voss, Sie haben sich doch für diese $10,000 Bestechung vom Kommandanten eine Quittung geben lassen. Aber sicher. Der Kommandant sprach übrigens nur von Kaution und hat das Geld eingesteckt. Als Beitrag zur Verbesserung der Gefangenenunterkünfte. Hm. Ja, da können wir beide noch was lernen. Ja, das kann man wohl sagen. Hm. Mr. Dodd, geben Sie die Verfolgung auf. Nein, ich habe doch noch Hoffnung, dass sich dieser Peter Voss den Hals brechen wird. Wem wäre damit geholfen? Uns allen. Sie brauchten sich da nicht erst von ihm scheiden zu lassen. Aber ich bewundere Ihre Geduld. Darüber möchte ich mit Ihnen erst später sprechen. Im Düsenklipper nach Tokio. Thank you. Hallo. Butterfly. Oh, Matrose. Sie? Deutsch, ja? Kleine Apfelblüte, du sprichst Deutsch und verstehst auch Deutsch? Bisschen sprechen, bisschen mehr verstehen. Ich denke, in ganz Tokio spricht keine Japanerin Deutsch. Das ist ja großartig. Ich bringe Tee, ja? Ja, bring Tee, Mädchen. Und ein Teller Bohnensuppe. Ich habe Kohldampf. Oh, weiße Tofu. Ich gehe. Schnell, schnell. Ich komme. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Hier, weiße Tofu und Tee. Bitte sehr, bitte. Danke sehr. Setz dich zu mir. Darfst du das? Dürfen. Wie heißt du? Name? Ich bin Li. Oh, Li. Und du, Name? Ich bin Peter. Peter? Peter? Oh, ich weiß. Petrus von Missionsschule. Heiliger. Du heilig. Nein, nein, ich bin nicht heilig. Nein. Sag mal, mein Kind, kennst du das große Hotel da drüben an dem Platz? Nippon Hotel? Genau. Heiß und laut. Sehr schön. Sehr teuer. Ich weiß, Li. Das ist nichts für einen Matrosen. Aber du, kannst du da hineingehen? Ich? In Nippon? Warum? Dort wohnt seit gestern eine, ja, eine kleine Herrin. Ich muss hier etwas bestellen, aber ich darf nicht dort hineingehen. Gute Herrin, nicht böse Bestellung? Nein, nein, nein, nein, eine sehr gute Frau, sehr gut und nichts Böses. Ich kann morgen früh, ja? Das ist gut und niemand darf es erfahren. Nur die Herrin. Verstehe. Ich spreche nur Japanisch. Das ist nett. Und wenn ich sehe Herrin, ich spreche Deutsch, ja? Ja, so machst du es. Sie heißt Mrs. Voss. Mrs. Voss? Ja. Und sie wohnt Zimmer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich weiß. Und Brief? Nein, keinen Brief, keinen Brief. Nur sagen. Deutsch, 2 Worte. Rikscha, Museumspark. Kein Wort mehr. Rikscha? Kein Deutschwort. Japanisch, aber Museumspark. Richtig, genau so. Du kannst die Dame sogar anlächeln, aber nichts verstehen. Nur Japanisch sprechen. Was ist das? Das ist, also, bis morgen. Rikscha, Museumspark. Museumspark, Museumspark, Museumspark. Also nicht mitkommen, Mrs. Voss. Nein, Mr. Dodd. Einen seidenen Kimono können Sie sich auch alleine kaufen. Ich werde mir ein bisschen Tokio ansehen. Na gut, dann nehme ich ein Taxi. Und ich eine Rikscha. Da steht ja eine. Hallo! So, gibt's denn das noch? Ja, mit Motor. Na, dann fallen Sie nur nicht raus. Hallo! Hier, Rikscha! Suzuki Fujiyama. Museumspark, please. Museumspark. Museumspark? Oh ja, ja. Die will die Butschmann mit Bambai. Charlie! thank you. Das ist der Museumspark. Warten Sie hier. Meh. Nicht warten? Nein. Ich warte nicht. Ich komme mit. Oh, Peter. Oh je. Jetzt bist du Rikscha-Mann. Ja. Wie du aussiehst. Gefalle ich dir nicht? Nicht immer. Aber seit Italien haben wir uns nicht mehr gesehen. 6 Wochen und 3 Tage. Ich habe mich in Neapel als Kohlentrümmer verdingen müssen. Daher dauerte meine Überfahrt so lange. Na, und was macht der liebe Bobby Dott? Hoffentlich sitzt er nicht irgendwo im Busch. Ach, der dumme Bobby Dott. Umarm mich lieber. Als Rikscha-Mann, aber Polly. Und noch dazu in einem öffentlichen Park. Aber ich bin froh, dass du die süße kleine Japanerin sofort verstanden hast. Rikscha, Museumspark. Sag mal, Peter, woher kennst du die Japanerin? Sehr seltsam. Aber Polly, die Kupferpapiere haben doch mächtig angezogen drüben in den USA. Und wir müssen sehen, dass wir schnell nach St. Louis zurückkommen. Oh, wunderbar. Endlich hört die Verfolgung auf. Lass uns sofort das nächste Flugzeug nehmen. Peter, ich halte es einfach nicht länger aus. Polly, das geht noch nicht. Du vergisst Bobby Dott. Wir müssen vorsichtig sein. Ach, ich warte nur darauf, dem ollen Bobby Dott mal ohne Rücksicht die Meinung zu sagen. Nee. Weißt du, was er gestern mit der Zeitung liegen gelassen hat? Ha? Dein Telegramm aus Frankfurt. Woher hat er das? Ja, woher hat er das? Du, von der Zippel. Ach. Onkel Petschs Hausdrache. Ja, richtig. Aber ich erinnere mich doch genau, dass Onkel Petsch das Telegramm zerriss und in den Papierkorb warf. Und die Zippel hat es rausgefischt und zusammengeklebt. Moment mal. Das ist ja großartig. Die Zippel steckt mit Bobby Dott unter einer Decke. Dann hat sie auch seine Adresse hier in Tokio. Merkst du was? Ich weiß nur, dass wir ganz schnell Onkel Peach und Rotenburg warnen müssen. Selbstverständlich. Und wir können Bobby Dott durch die Zippel auf eine falsche Fährte locken. Wozu brauchen wir die Zippel? Lassen wir doch gleich Onkel Peach als Martha Zippel an Dott telegrafieren. Polly, du machst dich. Aber wir müssen noch etwas Zeit gewinnen und Bobby Dott in Sicherheit wiegen. Mhm. Deshalb musst du weiter mit ihm reisen. Oh. Ja, Polly, es geht nicht anders. Er würde, wenn du dich von ihm trennst, sofort misstrauisch werden. Na und nun? Hör zu. Folgender Plan. Du schiffst dich in 8 Tagen auf der Klondike in Yokohama zusammen mit Bobby Dott ein. Und wohin? Nach Chile. Nach Valparaiso. Tja, in den letzten Tagen habe ich weiter nichts gemacht als Schiffsrouten studiert. Die Klondike geht über Honolulu nach San Francisco. Dort müsst ihr umbooten auf die King Edward, die Anschluss an die Klondike hat und weiter nach Chile geht. Ach, ein bisschen umständlich. Ja. Und warum das Ganze? Was machst du inzwischen? Ich fahre auch mit der Klondike. Aber heimlich. Oh, wie fein. Dann locken wir also Bobby Dott nicht auf die falsche, sondern auf die richtige Fährte. Jawohl. In dem Telegramm, das Onkel Peach aus Rotenburg an Dott aufgeben wird, steht, dass ich mit einem japanischen Dampfer fahre, der schon weg ist, wenn Dott das Telegramm bekommt. Und wohin geht der japanische Dampfer? Auch über Honolulu. Nur bis San Francisco. Ich lasse mir aber pro forma nach Valparaiso Geld schicken. Das wird die Zippel sofort Bobby Dott mitteilen, sodass er über meine Route vollkommen im Bilde ist. Aber du bist bestimmt auf der Klondike. Als was? Ja, das kann ich dir noch nicht sagen. Wart mal. 3 leise Kratzgeräusche an deiner Kabinentür. Kratz, kratz, kratz. Das ist unser Zeichen. Verstanden? Jawohl, verstanden. So, und jetzt bringe ich dich ins Hotel zurück. Mein Schiff geht übermorgen und ich habe noch viel zu tun. Und du lässt mich nun wieder allein mit Bobby Dott reisen? Es muss sein. Mein Appelschnittchen. Naja, Kopf hoch. So, und nun steig ein. Ja. Ab die Post! Schnell, schnell! Charlie! Charlie! Charlie! Charlie! Zum Wohl. Prost. Ich weiß nicht, Mr. Dott. Mir ist diese ganze Reise nicht geheuer. Wissen Sie wirklich zuverlässig, dass mein Mann den japanischen Dampfer genommen hat? Zuverlässig, Mrs. Voss. So. Ich kann Ihnen nur in diesem einen Fall meine Informationsquelle nicht nennen, ja? Bitte, bitte fragen Sie mich nicht mehr danach. Ach, merkwürdig. Und in den ganzen 8 Tagen in Tokio habe ich nichts von meinem Mann gehört. Und ihn auch nicht gesehen. Manchmal bin ich recht verzweifelt. Immer warten, immer unterwegs. Na, das wird ja bald ein Ende haben, Mrs. Voss. Diesmal ist meine Information todsicher. Ich werde ihn in Honolulu erwischen Und dann werden wir gemeinsam aus ihm herauszukriegen suchen, wo die Millionen versteckt sind. Wann sind wir denn in Honolulu? Morgen Abend. Die Klondike hält ihren Kurs sehr fahrplanmäßig. Morgen Abend schon? Irren Sie sich nicht? Nein, morgen Abend sind wir da. Sie haben doch nichts mit der amerikanischen Hafenpolizei unternommen? Nein, Mrs. Foss. Warum sind Sie so misstrauisch? Dann ist schön. Darf ich Ihnen einen kleinen Drink bestellen? Nein, danke. Ich werde in meine Kabine gehen. Sie bleiben noch? Ja, ich trinke noch ein Fläschchen Rotwein. Good night, Mrs. Foss. Good night, Mr. Dodd. Komm mal rein. Polly. Peter, das kannst du nicht so weiter mit mir machen. Ich habe furchtbare Ängste ausgestanden. Du stellst dir das nicht vor. Aber warum denn, Polly? Es war doch alles zwischen uns ausgemacht. Seit Tokio habe ich kein Wort mehr von dir gehört. Oh. Tag für Tag habe ich mir alle Rikscha-Männer vor dem Hotel angesehen. Immer in der Hoffnung, dich zu entdecken. Oh. 11 Mal war ich noch im Museumspark. Aber wer nicht auftauchte, das warst du. Und hier auf dem Schiff habe ich Nacht für Nacht kein Auge zugemacht. Als was bist du denn hier an Bord? Ja. Ich habe dich nirgends entdeckt, obwohl ich mir die größte Mühe gegeben habe. Aber Pollichen, du musst dich doch nicht so aufregen. Ich arbeite als Heizer an den Kesseln. Ja, ein bisschen warm. Aber ich komme umsonst bis Honolulu. Ach, armer Peter. Muss das alles sein? Wegen der lumpigen 2 Millionen? Sei doch vernünftig. Es ist bis jetzt alles gut gegangen. Bald sind wir am Ziel. Ach, du hättest mir wenigstens eine Nachricht geben müssen. So. Und Bobby Dodd? Das konnte ich doch nicht. Das wäre doch viel zu gefährlich gewesen. Ach, Bobby Dodd. Der trinkt jeden Abend seelenruhig sein Fläschchen Rotwein. Gespielte Ruhe und Überlegenheit ist nicht mehr zu ertragen. Brauchst du auch nicht mehr. Ich lasse ihn in Honolulu verhaften. Dann sind wir ihn los. Ach, mach nicht solche dummen Scherze. Jetzt kommst du endlich, um mir zu erzählen, dass du Bobby Dodd verhaften wirst. Der Millionendieb, den Privatdetektiv. Und das noch in Honolulu, auf amerikanischem Boden. Ich werde ihn als Millionendieb verhaften. Peter? Ja. Ich werde mich als Bobby Dodd ausgeben, aber mit mehr Glück als er. Ich werde Peter Voss, den Millionendieb, verhaften und in Sicherheit bringen. Peter, es war wohl ein bisschen heiß bei den Kesseln. Nein, nein, ich meine es ernst. Morgen Abend kommen wir in den Hafen von Honolulu. Ich kenne mich da von früheren Seereisen ganz gut aus. Bobby Dodd wird sofort an Land stürzen und mit Hilfe der Polizei das japanische Schiff, mit dem ich angeblich angekommen sein soll, untersuchen. Er hat mir versichert, dass er die Polizei nicht verständigt hat. Vielleicht noch nicht, aber ich bin sicher, dass es im Hafen tun wird. Sobald er von Bord ist, musst du dich mit seinem und deinem Gepäck ausbooten lassen und sofort an Bord der King Edward gehen. So. Und dann werde ich wieder auf der King Edward auf dich warten. Und das wird immer, immer so weitergehen. Polly, also jetzt hör doch endlich mal zu. Wenn du ankommst, werde ich schon auf dem Schiff sein. Und Bobby Dot? Du musst ihn am Fallrib erwarten und ihn in deine Kabine bitten. In meine Kabine? Ja, in deine Kabine. Und da werde ich ihn als Bobby Dot verkleidet verhaften. So, du meinst, das gelingt? Du musst ihn nur in deiner Kabine festhalten, bis wir aus dem Hafen sind. Und dann soll ich ihn als meinen Mann identifizieren. Stimmt's? Ja, Polly, das musst du tun. Ich bitte dich darum. Ach, Peter, es ist furchtbar aufregend, mit dir verheiratet zu sein. Hoffentlich gelingt dein Plan. Er wird gelingen, wenn du an mich und meinen Erfolg glaubst. Gib dir einen Ruck und wir kommen auch über die letzte Hürde. Hoffentlich ist es die letzte. Es ist die letzte. Die Kupferpapiere sind doch schon wieder gestiegen. Und von Valparaiso aus werden wir nach Hause fahren können. Das verspreche ich dir. Ja, es sind 12 Gepäckstücke. Wir können ablegen. Halt! Halt! Noch nicht ablegen! Die Kiste muss noch mit! Nun mach schon, Mensch! Es ist höchste Zeit! Die King Edward wartet nicht! Ach, das hat nochmal geklappt. Danke, Kumpel. Jetzt kannst du fahren. Sag mal, wo kommst du denn her? Hab dich ja nie gesehen. Kannst du auch nicht. Ich komme vom Hafen aufs Schiff. Musste mich um diese Kiste kümmern. Die muss umgeladen werden auf die King Edward. Aber ehe ich die Kiste gefunden hatte, mein Lieber, das dauert in eurem Laderaum eine ganze Weile. Ja, dafür bin ich nicht verantwortlich. Sag ich doch auch nicht. Ladeluke, Backbord, beeilt euch! In 10 Minuten stechen wir in See! Wir haben eine Lady! Die muss noch an Bord! Gott, höchste Zeit! Miss, ich helfe Ihnen. Halten Sie sich nur fest. Ja. Achtung, da ist das Fallrib. So, kommen Sie, kommen Sie. Geben Sie mir die Hand. Ja. Ich muss sofort mit der Kiste in die Kabine fahren. Dort hast du die Nummer. Ja, Nummer 7. Gut, jetzt kein Wort mehr. Halte nur dort fest. Hoppa! Aber höchste Zeit. Ich muss den Kapitän sprechen. Mr. Dot ist noch nicht an Bord. Da kommt der Kapitän. Gnädige Frau, Sie kommen sehr spät. Ich habe nur 2 Passagiere von der Klondike zu übernehmen. Wo ist Mr. Dot? Mr. Dot ist noch an Land. Ich bin mit seinem Gepäck gekommen. Hier, Matrose! Ja, Miss! Bringen Sie diese Kiste in Mr. Dots Kabine Nummer 7. Jawohl, Miss! Dankeschön. Ich habe immer Scherereien hier mit der Übernahme der Passagiere. Verzeihen Sie, Herr Kapitän, aber Mr. Dot ist beruflich an Land. Er muss einen steckbrieflich gesuchten Millionendieb verhaften. Darauf kann es nicht warten. In 10 Minuten steche ich in See. Ganz gleich, ob er da ist oder nicht. Ja, Herr Kapitän. Ich verstehe auch nicht, wo er bleibt. Mrs. Frost, wie gut, dass Sie schon an Bord sind. Ich habe auf Sie gewartet, Mr. Dot. Ja. Und? Peter Voss war nicht auf dem japanischen Dampfer. Sie haben ihn nicht gefunden. Dann war Ihre Information falsch. Nein. Wir werden ihn in Valparaiso treffen, glauben Sie mir. Mr. Dot, ich gebe auf. Was? Dieser Mann hat mich lange genug ohne Nachricht gelassen. Ich kann ihm nicht mehr helfen. Er soll in sein Unglück rennen. Aber liebe Mrs. Voss, Sie sind ja ganz verzweifelt. Kommen Sie, begleiten Sie mich in meine Kabine. Ich bin wirklich unglücklich. Ich kann jetzt nicht allein sein. Ich verstehe. Sie hatten gehofft. Ja, ja, Mr. Dot. Ich habe auf den heutigen Abend alle meine Hoffnungen gesetzt. Seien Sie nicht mutlos, Mrs. Voss. Seien Sie nicht mutlos. Wir werden alles in Ruhe besprechen. Kommen Sie. Guten Abend, Herr Kapitän. Ich darf mich vorstellen, Bobby Dodd, Privatdetektiv. Aha. Flintwell. Sehr angenehm. Ich kam ein bisschen spät an Bord, Herr Kapitän, aber ich... Mehr als 5 Minuten hätte ich nicht zugegeben. Mhm. Aber ich habe Sie gleich erkannt, so. Mr. Dodd. Oh. Natürlich, die berühmte Pfeife im Mund. Ja, haben Sie den Millionendieb erwischt? Leider noch nicht, Herr Kapitän. Ich will ihn aber bald haben. Er ist nämlich hier an Bord. Donnerwetter noch mal. Ja, Donnerwetter. Als blinder Passagier? Nein, nein, nicht blind. Nein, nein, der Kerl ist unter meinem Namen an Bord gegangen, Herr Kapitän, und sitzt jetzt seelenruhig bei seiner Frau in deren Kabine. Dann kehre ich wieder um. Sie lassen ihn von der Hafenpolizei verhaften und damit ist der Fall erledigt. Ja, so einfach ist das leider nicht, Herr Kapitän. Ich muss ihn hier an Bord verhaften und mit nach Valparaiso nehmen. Dort hat er nämlich die gestohlenen Millionen deponiert. Ach. Und wo? Das muss ich auf der Überfahrt von ihm rauskriegen. Wir übergeben ihn dann in Chile der Polizei. Tja, wenn das so liegt. Herr Kapitän, Sie haben doch die Polizeigewalt hier an Bord. Lassen Sie die sicherste Zelle klar machen. Und seine Frau? Das ist doch die Lady, die auch so spät von der Glondike an Bord kam. Er ist ja mit ihr auf dem Schiff gewesen. Ich bin mit dem Japaner gekommen. Ich fürchte, sie ist seine Komplizin. Ach. Ja. Sollte mich nicht wundern, wenn sie seine Identität zu leugnen versucht. Eine verteufelte Geschichte. Tja. Hoffentlich hat der Kerl keine Waffe bei sich. Naja, weglaufen kann er uns ja nicht. Sehr richtig. Mrs. Voss, Sie lassen mich hoffen, alles hoffen. Machen Sie keinen Kniefall vor mir. Hoffen dürfen Sie, aber nicht zu viel. Oh, ich bin hier so bescheiden. Darüber lässt sich streiten, ja. Mr. Dodd. Ich habe Ihnen nur eine Plauderstunde gegönnt. Das ist alles. Alles? Oder nichts. Peter Voss, ich verhafte Sie. Sie gemeiner Schuft! Sie wollen mich verhaften? Sie? Sie, Pfeife, Sie! Herr Kapitän, das ist der Millionendieb, das ist Peter Voss! Ich bringe Sie um, Sie gemeiner Kerl! Rühren Sie mich nicht an. Los, pack den Kerl! Er ist Peter Voss, ich bin Bobby Dodd! Ich habe Ausweise! Die hat er mir gestohlen. Ich habe als Kapitän hier auf dem Schiff die Polizeigewalt. Wehren Sie sich nicht, sonst gebrauchen meine Matrosen Gewalt. Herr Kapitän, das ist alles Lüge! Dies hier ist Mrs. Voss! Sie steckt mit diesem da den Millionendieb unter einer Decke. Sie hat mich in ihre Kabine gelockt. Das Ganze ist ein Komplott. Los, abführen. Ein Augenblick, Herr Kapitän. Mrs. Voss, wollen Sie endlich vor diesen Zeugen hier gestehen, dass das Ihr Mann ist? Mrs. Voss, ich warne Sie. Wenn Sie die Identität des Millionendiebes wieder leugnen, dann muss ich Sie leider auch in Haft nehmen lassen. Ja, es ist Peter Voss, der Millionendieb. Na also. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast. Der ARD-Radio-Tatort. Jeden Monat ein kriminell guter Fall.